بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله استسأل أبا ما استسأل هاتسجن الله زيجن ونهيل زن قفيد محمد صلى الله عليه وسلم und auf allen seinen Freunden und seiner Familie und allen, die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, nachdem wir jetzt die Voraussetzungen des Wudu für die Gültigkeit des Wudu kennengelernt haben und auch die Pflichtteile des Wudu kennengelernt haben, die Fara'id, der Plural von Fard, oder die Arkan, der Plural von Rukn, ist in dem Fall das Gleiche, lernen wir heute inshallah kennen die Sunan al-Wudu. Sunan ist der Plural von Sunnah und das ist im Fiqh, in der Definition sind das diejenigen Taten bei den Gottesdiensten, die, wenn man sie tut, oder diejenigen Taten, wenn man sie tut, bei denen man belohnt wird. Und wenn man sie unterlässt, dann wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und es gehört allerdings zur Vollständigkeit eines Gottesdienstes, dass man die Sunan auch verrichtet. Zu den Sunan gehört As-Siwak, das Benutzen von Al-Miswak. Und wir haben darüber geredet, was Miswak ist und wo das, welchen Baum das herkommt und so weiter und so fort. Dieser Miswak, diese Wurzel, diese Baumwurzel, die man verwendet, um die Zähne zu reinigen, die verwendet man beim Wudu. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt in einem Hadith, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Das heißt, wenn ich es meiner Umma schwer machen, wenn ich es nicht meiner Umma schwer machen wollte, hätte ich ihnen angeordnet, dass sie den Miswak verwenden sollen bei jedem Wudu. Und wir haben gesagt, dass die Stelle, an der man den Miswak anwendet, oder den Miswak anwendet, ist beim Waschen des Mundes, bei Al-Madmada, beim Ausspülen des Mundes. Und denn es geht ja darum, dass man den Mund reinigt, um damit das Wasser auch überall dorthin gelangt, wo es hingelangen muss, und damit man den Koran liest und der Mund dafür gereinigt ist, und damit man mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen kann. Oder damit man in dem Zustand ist, wie es sich gebührt, wenn man mit Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Dann, das nächste Sunna beim Wudu ist, dass man vorher, bevor man anfängt, sein Gesicht zu waschen, seine Hände dreimal wäscht. Denn darüber sind Hadithe überliefert worden in As-Sahihain, also in den beiden Sahih-Werken. As-Sahihain ist Al-Bukhari und Muslim und auch in anderen Werken, anderen Hadith-Sammlungen. Und wie wir wissen, ist die Hand dasjenige Körperteil, das ja das Wasser zu den anderen Körperteilen transportiert, und deswegen ist es ist dahinter mindestens die Weisheit, dass die Hände deswegen rein sein sollen. Manchmal ist es aber Pflicht, die Hände vorher zu waschen, bevor man Wudu macht. Und zwar, wenn man vom Schlaf in der Nacht aufwacht. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إذا استيقظ أحدكم من نومه, wenn jemand von euch von seinem Schlaf aufwacht, فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَا حَتَّى يَغْسِلْهَا ثَلَاثًا, dann soll er seine Hand nicht in den Wasserbehälter hineinstecken, bis er sie nicht dreimal gewaschen hat. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهَا, denn ihr wisst nicht, an welcher Stelle oder wo eure Hände in der Nacht gewesen sind. Das Wort batat weist darauf hin, dass es um den Schlaf in der Nacht geht. Und dieser Hadith ist in der Kutub al-Sitta, in allen sechs Hadith-Werken, und auch bei Ahmed und bei Malik in seinem Muwatta. Und gemeint ist der Schlaf, bei dem man sein Bewusstsein verliert. Denn dann weiß man nicht, wo seine Hand gewesen ist. Und zur Auslegung dieses Hadithes, wo die Hand gewesen ist, es kann sein, dass man sein Geschlecht berührt hat oder dass man auch die Stelle berührt hat, wo man Istijmar macht, wo man sich reinigt nach der Notdurft. Und deswegen kann es sein, dass an der Hand Unreinheiten sind. Und wenn man, wie wir wissen, wenn man die Hand in einen Behälter tut, wo Wasser ist, und die Hand hat eine Unreinheit gehabt, also eine Najasa, dann ist der Behälter und das Wasser darin, das Wasser darin unrein. Und man kann dieses Wasser im Behälter nicht mehr benutzen. Und wir haben gesagt, dass die richtige Ansicht ist, dass bei wenig Wasser, weniger als diesen Qullatain, dass dann das Wasser unrein wird. Egal, ob es den Geruch geändert hat oder den Geschmack oder die Farbe, das spielt keine Rolle. Sobald eine Unreinheit reinkommt, ist es sofort unrein. Und die andere Ansicht ist, wie wir bekannterweise kennen, ist die, dass es erst unrein wird, wenn es eine von den drei Eigenschaften geändert hat. Allerdings, wenn es mehr als 2 Qullatayn ist, dann, also ich glaube so 270 Liter, haben wir glaube ich gesagt, dann ist es so, dass bei allen Ulama das Wasser erst unrein ist, wenn es den Geschmack, die Farbe oder den Geruch geändert hat durch diese Unreinheit. Na, dann gibt es noch ein, na, auf jeden Fall, wie dem auch sei, gehen wir weiter zu den Sunan des Wudu. Dann gehört dazu, dass man, bevor man das Gesicht wäscht, erstmal den Mund ausspült und die Nase ausspült. Und wir haben gesagt, das ist sowieso, hier geht es um die Reihenfolge jetzt. Hier geht es um die Reihenfolge und nicht um die Sache selbst. Denn wir haben gesagt, dass das Madmada, das Ausspülen des Mundes, und ist den Schaqa, das Ausspülen der Nase, das Teil des Gesichtes, soll man auf jeden Fall sowieso waschen, weil es nach manchen Ulama eine Pflicht ist und nach anderen ist es eine Sunna. Aber hier geht es jetzt um die Reihenfolge. Das heißt, dass man vor dem Gesicht wäscht, macht man erstmal die Madmada und isst den Schaq, weil es darüber Hadithe gibt, die darüber überliefert sind. Und derjenige, der nicht fastet, soll es intensiv machen. Aber dabei aufpassen. Also wenn man Wasser in die Nase zieht, das kann auch gefährlich sein. Und wenn man nicht fast, und wenn man fastet, soll man es nicht zu sehr intensiv machen, denn wir alle wissen, dass das Wasser, wenn es in die Nase reingeführt wird, kann es in den Hals gelangen. Kann es in den Hals gelangen. Und deswegen passt man da auf, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagt, das heißt, khallil bayna al-asabi', das spreize deine Finger, und das heißt, es ist auch eine Sünde beim Wudu, dass man sowohl die Finger spreizt, als auch die Fußzehen spreizt, damit Wasser eben dorthin gelangt. Es ist keine Pflicht, weil das Wasser kann auch so hingelangen. Aber das Wasser muss dahin gelangen. Aber es ist eine Sünde, dass man es eben spreizt. Und das heißt, während man die Hände wäscht, dass man eben die Finger da gespreizt hat, damit das Wasser auch hingelangt. Und dass man auch bei den Füßen zwischen die Fußzehen geht. Und beeile und mache den Istinshaq ausführlich. Das heißt, Istinshaq ist das Ausspülen der Nase. Illa an takuna sa'ima. Es sei denn, du fastest. Es sei denn, du fastest. Der Hadith ist sahih bei Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasai, Ibn Majah und al-Darimi. Und dann gehört zu den weiteren Sunnen, dass man die Finger spreizt und damit durch den Bart fährt, während man sein Gesicht wäscht. Die Pflicht ist es, dass man die oberste Schicht der Barthaare wäscht, wenn der Bart dickwüchsig ist, wenn der Bart dicht ist. Wenn der Bart dicht ist und man die Haut dahinter nicht sehen kann, dann muss man nur die Oberfläche des Bartes mitwaschen. Oder besser gesagt drüber fahren. Das ist die Pflicht, die man machen muss. Und der Beleg dafür ist, weil Al-Wajh auf Arabisch ist das, was man offensichtlich sehen kann. Was hinter dem offensichtlichen Oberfläche des Bartes ist, sieht man offensichtlich nicht. Deswegen ist keine Pflicht, es zu waschen. Aber es gehört zur Sunnah, dass man durch den Bart mit gespreizten Fingern fährt, wenn der Bart dicht ist und man die Haut dahinter nicht sehen kann. Kann man allerdings die Haut dahinter sehen, dann muss man die Haare mitwaschen, ganz normal waschen und die Haut mitwaschen. Das ist der Unterschied. Und wenn man einen langen Bart hat, dann muss man den gesamten Bart mitwaschen, denn der Bart gehört, ist ein Stück, gehört alles zusammen. Ja. Dann fängt man bei den Händen und den Füßen und fängt man immer mit der rechten Seite an. Bei den Händen fängt man mit der rechten Hand an, mit der rechten Hand mit dem Arm an. Natürlich, wenn man am Anfang vor dem Wudu die Hände wäscht, dieses dreimal waschen, das macht man ja gleichzeitig. Ich nehme Wasser und die eine Hand wäscht die andere. Aber nachher das Pflichtwaschen der Hand von den Fingerspitzen bis inklusive der Ellenbogen, dieses ist natürlich ein Rukn, ein Bestandteil des Wudu. Und da beginnt man erstmal mit der rechten Hand, wie ich gerade eben gesagt habe. Und genauso beim Waschen der Füße beginnt man immer mit dem rechten, mit der rechten. Ja. Außer bei den Ohren und beim Masch auf Socken und Strümpfen. Beim Masch, beim Benetzen oder Streichen auf Socken und Strümpfen, da macht man es nach manchen Ulama gleichzeitig, links und rechts. Weil der Hadith al-Bukhari heißt, فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. Das heißt, und dann machte er Masch auf seine beiden Socken. Auf seine beiden Socken. Und Khuff, wie wir wissen, ist eine Sache aus Leder. Ja. Aber man darf natürlich auch auf Sachen machen, die noch auf Strümpfe auch machen. Das heißt, Sachen, die aus anderen Stoffen sind. Wie zum Beispiel Wolle. Und wenn man das Gesicht wäscht und da bei der rechten Seite anfängt, das ist übertreiben in der Religion. Denn das Gesicht ist ein Gesicht und braucht man nicht teilen in zwei Teile. Und am besten ist es immer so zu machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. Dann des Weiteren eine Sunna beim Wudu ist, dass man das Gesicht, die Hände und die Füße dreimal wäscht. Dass man das Gesicht, die beiden Hände und die beiden Füße dreimal wäscht. Und der Beleg dafür ist zum Beispiel der Hadith bei Al-Bukhari, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jeden Körperteil einmal gewaschen hat. In einem anderen Hadith heißt, dass er jeden Körperteil zweimal gewaschen hat. In einem anderen Hadith heißt, dass er jeden Körperteil dreimal gewaschen hat. Und ebenso hat der Sheikh Al-Albani rahimahullah in seiner As-Silsila As-Sahiha, das ist ein Werk, das er in das er alle Hadithe, die sahih sind, aufgenommen hat, von seinem, also alles, was er als sahih eingestuft hat, hat dort aufgenommen. Und zwar berichtet uns Anas ibn Malik radiallahu anhu, er sagte, قال, دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. Das heißt, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat darum gebeten, dass man ihm Wasser bringt, mit dem er Wudu machen kann, Abdest machen kann, den Gebetswaschung verrichten kann. Wudu. Wudu ist die Tat und Wudu ist das Wasser, mit dem man Wudu macht. فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَيَدَيْهِ مَرَّةً وَرِجْلَيْهِ مَرَّةً. Dann wusch er, waschte er, sein Gesicht einmal und seine beiden Hände einmal und seine beiden Füße einmal. وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ لَا يَقْبَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ. Er sagte, das ist ein Wudu, ohne dem oder ohne das Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, das Gebet nicht annimmt. Also das ist das Minimum, was man machen muss. ثم دعا بوضوء فتوضا مرتين مرتين. Dann hat er darum gebeten, dass man ihm wieder Wasser bringt, mit dem Wudu machen kann. Und dann machte er Wudu und waschte diese Körperteile zweimal. Also das Gesicht, die beiden Hände und die beiden Füße. Und dann وقال هذا وضوء من توضا ضاعف الله له الاجر مرتين. Er sagte, wenn man so Wudu macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem die Belohnung verdoppeln. ثم دعا بوضوء فتوضا ثلاثة. Dann hat er wieder um Wasser gebeten, mit dem Wudu machen kann, und dann waschte er diese drei Körperteile dreimal. وقال هكذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم والنبيين قبله. Er sagte, das ist die Gebetswaschung, wie es euer Prophet sallallahu alaihi wasallam macht und die Propheten vor ihm. Und die Propheten vor ihm. Und das ist also die vollständigste Art und Weise. Und man kann es nicht besser machen als das. Mehr als dreimal ist übertreiben in der Religion. Ja. Das ist ein Beweis dafür, dass es mehr als einmal Sunna ist. Also maximal dreimal, das ist das Beste. Dreimal ist das Beste. Und darin gibt es Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, wenn man eine Wunde hat, dann, und wenn die Wunde offen ist, wissen wir, dass man ja diese Wunde trotzdem mitwaschen muss. Wenn es in einem Körperteil ist, im Wudu wascht, man muss die Wunde mitwaschen. Es sei denn, es fügt einem Schaden hinzu und es fällt einem schwer, dann braucht man diese Wunde nicht waschen, sondern es reicht, wenn man Masch darüber macht, es benetzt. Und aber wenn man weiß, dass man sowieso nur einmal machen muss, dann kann man es einmal machen und die beiden das zweite und dritte Mal einfach weglassen. Das ist eine Barmherzigkeit an Allah subhanahu wa ta'ala. Allerdings, wenn man bei der offenen Wunde nicht einmal Masch machen kann, dann macht man stattdessen Tayammum. Tayammum werden wir noch kennenlernen, dass sich reinigen mit zum Beispiel Erde oder Sand oder Steine. Das darf man dann machen. Entweder macht man es vor dem Wudu, das heißt, man macht Wudu und dann, man macht Tayammum und dann macht man Wudu, das was man kann, lässt diese Körperteile aus, die man nicht waschen kann, und dann ist man fertig. Oder man macht Wudu und macht das, was man kann, ganz am Ende macht man Tayammum für die Stellen, die man eben nicht waschen konnte. Oder man macht Wudu und wenn man zu der Stelle kommt, wo man das Körperteil nicht waschen kann, dann macht man Tayammum und danach macht man sein Wudu weiter. Alle diese drei Möglichkeiten sind erlaubt. Ja. Und ebenfalls ist auch eine Barmherzigkeit darin, dass man nur einmal waschen muss, weil es kann sein, dass man wenig Wasser hat. Und es kann sein, dass das Wasser kühl ist und es zu aufwendig ist, es jetzt zu wärmen. Wir wissen, dass wenn man Wasser hat, das kalt ist, darf man nicht Thermum machen, sondern man muss das Wasser erst erwärmen. Aber wenn man weiß, dass man es einmal machen kann, es reicht, dann kann man es einmal machen. Allerdings sollte man sich daran gewöhnen, immer den Wudu dreimal zu machen. Ja. Also jedes Körperteil, damit ist gemeint das Gesicht, die beiden Hände und beiden Füße, dreimal zu waschen. Da man nun weiß, was die Pflichtteile des Wudu sind und die Sunnen, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns festigt, darin diese Sachen umzusetzen, sodass unser Wudu vollständig und vollkommen ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es vorgemacht hat. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, man tawadda'a fa ahsan wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhafirih. Muttafaqun alayh. Er sagte, wer Wudu macht und es auf die beste Art und Weise verrichtet, dann werden seine Sünden aus seinem Körper hinaustreten, sogar von unter seinen Fingernägeln. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und er sagte ebenfalls, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, man tawadda'a fa'ahsana wudu'ahu, thumma raha fawajada an-nasa qad sallu, a'taahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Er sagte, wer den Wudu verrichtet und auf die besten Art und Weise tut und dann zur Moschee geht und vorfindet, dass die Menschen schon gebetet haben, dann wird Allah ihm dieselbe Belohnung geben wie demjenigen, der mitgebetet hat und anwesend war, der das gebetet hat und anwesend war, also in der Gemeinschaft. Nichts von ihrer Belohnung wird verringert. Nichts von, das heißt, alle bekommen die gleiche Belohnung. Der Hadith ist bei Abu Dawud und An-Nasa'i und As-Sahih. Naam. Dann gibt es eine Angelegenheit, die auch für den Wudu entscheidend ist, oder wichtig ist, und zwar hat Ibn Abbas radiallahu anhuma überliefert und gesagt, اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها. Manche der Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben in einem Wasserkessel, von einem Wasserkessel Wudu, Russel gemacht, also die Ganzwaschung gemacht. فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit er daraus sich auch die Russel machen kann, damit er auch dort Russel macht aus diesem Wasserkessel. فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ جُنُبَا, dann sagte eben diese Frau zu ihm, ich bin Junub gewesen, also sie will sagen, ich habe aus dem Wasserkessel Wasser genommen, obwohl ich Junub war. Und das Wasser ist vielleicht jetzt unrein geworden, weil ich meine Hände reingetan habe. فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبْ. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, das Wasser wird nicht unrein. Also das Wasser wird nicht unrein dadurch, dass jemand, der unrein ist, das Wasser anfasst. Sondern das ist eine Unreinheit im übertragenen Sinne und nicht eine messbare Unreinheit. Es ist nicht wie ein Stück Dreck, sondern es ist einfach eine Unreinheit im übertragenen Sinne, wie Schirk und At-Tawhid. Wenn ein Mushrik also das Wasser berührt, dann wird das Wasser dadurch nicht unrein. Und der Hadith ist bei Abu Dawud, Ahmed, An-Nasa'i, Tirmidhi und Tirmidhi sagte, es ist Hasan und Sahih und Al-Bani sagte auch, der Hadith ist Sahih. Und auch Ibn Khuzaymah, Ibn Hajar, Ibn Al-Hakam, Ibn Nawawi und Al-Dhahabi, alle haben gesagt, der Hadith ist Sahih. Was allerdings folgenden, also dieser Hadith weist darauf hin, dass man das darf, aus dem gleichen Behälter Wasser schöpfen, auch wenn man die Hand das Wasser berührt. Der folgende Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam annahu naha an taghtasil an yaghtasil ar-rajul bi fadl al-mar'a wal mar'atu bi fadl ar-rajul, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man als Mann mit dem restlichen Wasser der Frau Russel macht und dass die Frau mit dem restlichen Wasser des Mannes Russel macht. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und Ahmad und An-Nasa'i und Ibn Hajar sagte, rahimallah, der Hadith ist sahih oder sein Sanad ist sahih. Dieser Hadith weist darauf hin, dass es einfach unerwünscht ist, dass man das macht. Und der erste Hadith, wie wir gesagt haben, er weist darauf hin, dass es erlaubt ist. Und es kann sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sache macht, um uns zu zeigen, dass man es darf. Ja. طيب. Nachdem wir jetzt kennengelernt haben, was die Pflichtteile sind des Wudu und die Sunnanteile des Wudus und die Voraussetzungen noch vorher kennengelernt haben, möchten wir jetzt wissen, wie ein vollständiger Wudu aussieht. Ein vollständiger Wudu fängt damit an, dass man die Absicht fasst. Oder fest. Dass man die Absicht fest, die Niyyah, dass man Wudu machen möchte. Und man ermessen, man fast die Absicht, Wudu machen möchte, damit man einfach rein ist für jeden Gottesdienst, für jede Ibadah. Bei den Ulama, die gesagt haben, dass Wudu eine Voraussetzung ist, für die, also eine Schart für die Gültigkeit des Wudu, bei ihnen darf man natürlich den Wudu auch, die Absicht auch kurz vor dem Wudu fassen. Und bei denen, wie gesagt, jetzt ein Rucken ist, ein Bestandteil ist, dann macht man das gleichzeitig mit der ersten Tat. Spätestens muss man die Absicht fassen, wenn man sein Gesicht wäscht. Denn das Gesichtwaschen ist das erste Fard. Der erste Pflichtteil beim Wudu. Rucken. Dann sagt man Bismillah. Und die Basmala ist manchmal problematisch. Wir haben gesagt, dass die Basmala sagt man, ist keine Pflicht, haben wir gesagt, ist die richtige Ansicht, dass keine Pflicht ist. Und manche Ulama haben gesagt, dass es Pflicht ist. Wie dem auch sei, in beiden Fällen, egal ob es Sunna ist oder Fard ist, möchte man ja die Basmala sagen. Und dann manchmal ist man an einem Ort, wo man die Notdurft verrichtet, und sagt man es nicht. Und wir wissen, dass wenn man an einem Ort ist, wo man die Notdurft verrichtet, gedeckt man Allahs nicht. Aber, erstens, man kann es sagen, bevor man ins Bad hineingeht. Sagt man Bismillah und geht dann hinein. Oder man sagt es einfach beim Waschbecken, denn der Waschbecken ist ein anderer Ort, als da, wo man die Notdurft verrichtet hat. Ja. Und insofern, weil damals, und die Begründung dafür ist, damals die Leute, und auch noch heute, wenn man in die Wüste geht, ab wann beginnt denn der Ort der Notdurft? Es gibt ja kein Gebäude dort. Und zwar der Ort der Notdurft beginnt genau dann, wenn man an der Stelle angelangt ist, wo man seine Notdurft verrichten möchte. Ab dann hält man mit dem Gedanken Allahs inne. Und wenn man diese Stelle wieder verlassen hat, dann kann man Allahs wieder gedenken. Und sagt Ufranik. Sobald man den Ort verlassen hat, und dort sagt man Ufranik. Und deswegen, die Basmala ist inshallah kein Problem, wenn sie sagt, dort wo man sein Wudu verrichtet, Waschbecken macht. Und ansonsten gibt es in manchen Ländern, ist es so gebaut, die Toiletten, dass das Waschbecken außerhalb der Toilette ist. Und das ist sogar, inshallah, sogar noch besser. Okay, dann sagt man Bismillah. Und dann wäscht man seine Hände dreimal, wie gesagt, bis zum Handgelenk, Finger bis zum Handgelenk. Dann wäscht man und spült man seinen Mund aus, dreimal und gleichzeitig mit der Nase. Und wenn man sagt gleichzeitig, dann meint man damit, dass man Wasser nimmt. Und das Wasser, was man genommen hat, ein Teil davon führt man in den Mund und ein Teil davon führt man in die Nase. Und es ist nicht so, dass man dreimal den Mund spült, dann dreimal die Nase, dann dreimal beides gleichzeitig. So ist es überliefert worden. Und Madmadah bedeutet, dass man auch das Wasser im Mund bewegt. Nicht nur einfach reintut und ausspült, sondern auch bewegt. Und auch bei der Nase. Also man zieht das Wasser in die Nase hinein und dann spült man die Nase aus. Wie gesagt, wenn man Anfänger ist, sollte man da auch dabei aufpassen. Na, und man nimmt es dann, wie gesagt, wenn man das Wasser ausspült oder einführt, ist am besten, man nimmt dabei die linke Hand. Wenn man künstliche Zähne hat, oder einen Ring anhat, dann braucht man das, die künstlichen Zähne nicht rauszunehmen und auch den Ring nicht abzunehmen. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Ring angehabt und es ist nicht überliefert worden, dass er seinen Ring abgenommen hat oder bewegt hat oder irgendetwas ähnliches. Aber wenn man seinen Ring bewegt, damit Wasser dorthin gelangt, um aus der Meinungsverschiedenheit hinaus rauszukommen, dann ist es inshallah eine gute Sache. Dann wäscht man sein Gesicht. Und sein Gesicht, wie gesagt, ist von seinem Haaransatz bis zum inklusive des Kinnes. Und von der Horizontale, vom linken Ohr bis zum rechten Ohr oder vom rechten bis zum linken. Und diese ganze Stelle wäscht man. Und das, wenn man einen dichten Bart hat, dann fährt man mit seinen Fingern gespreizt dadurch. Oder man wäscht es, wenn man keinen dichten Bart hat und man die Haut dahinter sehen kann. Dann wäscht man seine Hand bis inklusive, die ganzen Hände, also die ganzen Finger, bis inklusive der Ellenbogen dreimal. Und man muss natürlich dafür gesorgt haben, wie bei allen anderen Körperteilen, dass auch irgendwelche Schmutzpartikel nicht da sind, die verhindern, dass das Wasser dorthin gelangt. Hat man allerdings irgendwelchen Schmutz oder Farbe oder irgendetwas, was das Wasser daran hindert, an die Haut zu gelangen, dann gibt man sein Bestes und versucht es zu entfernen. Konnte man es nicht entfernen, dann macht man einfach darüber Masch. Also man streicht darüber mit der feuchten Hand. Dann streicht man über seinen Kopf inklusive der Ohren ein einziges Mal mit neuem Wasser. Und damit ist gemeint hier, also man macht wenn man seine Hände wäscht, dann nimmt man Wasser. Dreimal. Wenn man sein Gesicht wäscht, oder besser gesagt seinen Mund ausspült, die Nase, und danach sein Gesicht, für den Mund und Nase ausspült, nimmt man dreimal Wasser. Für das Gesicht nimmt man dreimal Wasser. Für das Waschen der rechten Hand dreimal Wasser. Für das Waschen der linken Hand dreimal Wasser. Mit dem Arm also zusammen. Dann ist ja eigentlich die Hand feucht. Und man könnte ja dann auf seinen Kopf streichen. Aber das macht man nicht, sondern man nimmt neues Wasser, tropft es ab, und dann streicht man über den Kopf. So ist es überliefert worden in Sahih Hadith. Na. Dann macht man Masch, indem man einfach von dem vorderen Haaransatz anfängt, bis zum Nacken gelangt und wieder zurückkehrt. Und der Nacken, den muss man nicht benetzen, nicht waschen. Und das ist nicht authentisch überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also man beginnt vorne, geht nach zum Nacken und geht wieder nach vorne zurück. Dann macht man Masch genauso über die beiden Ohren. Und zwar mit dem Fingerspitzen, mit dem Zeigefinger macht man das Innenohr und mit dem Daumen macht man die Außenseite des Ohres. Streicht man einmal darüber. Und danach wäscht man seine Füße dreimal bis inklusive der Fußknöchel. Und dann ist das Wudu natürlich fertig. Wenn man allerdings, möge Allah uns davon bewahren, eine unvollständige Hand hat, oder einen unvollständigen Fuß hat, oder ein unvollständiges Ohr hat, oder irgendetwas, was abgeschnitten ist, dann muss man einfach das übrig gebliebene Teil waschen. Habe ich zum Beispiel, möge Allah uns davon bewahren, hat jemand zum Beispiel nur die Hälfte eines Armes, dann wäscht er das, was davon übrig geblieben ist. Denn das ist, was er kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, in das Sahihain, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Wenn ich euch mit etwas beauftrage, dann vollrichtet es, soweit ihr könnt. Ja, und das, was man, wenn man eben das übrig gebliebene Teil des Körperteils, was man eigentlich waschen muss oder benetzen muss, wäscht oder benetzt, dann hat man das getan, was man tun kann. Wenn man dann fertig ist mit dem Wudu, ist überliefert, dass man gen Himmel schaut und dann die Shahada spricht. Allerdings ist das schwach und nicht überliefert. Es ist überliefert, aber schwach überliefert. Sondern was überliefert ist, ist, dass man nach dem Wudu, man fertig ist, sagt, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er ist ein Einziger, er hat keinen Teilhaber. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, dass Muhammad Allah sein Diener ist und sein Gesandter. Sein Diener ist und sein Gesandter. Und darüber gibt es einen sehr schönen Hadith, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar hat Abu Dawud rahimahullah ein Hadith in seinem Sunan aufgenommen, er ist sahih. Und zwar überliefert über Uqba ibn Amr radiallahu anhu wa ardah. Er sagte folgendes: Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam khuddama anfusina natanawabu ri'ayata ibilina. Das heißt, jeder von uns beim Gesandten Allah war sein eigener Diener. Das heißt, wir hatten niemanden gehabt, der für uns unsere Arbeiten verrichtet. Wir haben die Arbeiten selbst verrichtet. Natanawabu ri'ayata ibilina. Wir haben uns abgewechselt dabei, unsere Kamele zu hüten. Fakanat alayya ri'ayata al-ibl. So war ich eines Tages dran, die Kamele zu hüten. Farawahtuha bil-ashi. Das heißt, dann habe ich sie in ihren Stall, oder wie man es auch immer nennt, bei den Kamelen, in ihren Stall am Ende des Tages zurückgebracht. فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسِ. Dann habe ich, also ist gekommen, und habe ich den Gesandten sallallahu alaihi wasallam dabei gesehen, wie er den Menschen, vor den Menschen eine Rede hält. Also hat noch mitbekommen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Sitzung gehalten, und dann hat er eben mitbekommen, dass er noch redet und den Leuten lehrt. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ. Dann hörte ich ihn folgendes sagen: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّعُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ يُقْبِرُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا قَدْ أُوجِبْ. Das heißt, jeder von euch, der Wudu macht und den Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet und danach zwei Raka'at betet, und in diesen beiden Raka'at voll konzentriert ist auf das, was er tut. Das heißt, er hat Khushu', ist konzentriert. Demut. Illa qad ujib. Dann wird das Paradies für ihn zur Pflicht. So heißt es in der Auslegung von Amr al-Ma'bud. Dann wird es zur Pflicht. Dann wird das Paradies zur Pflicht. Faqultu bachin bach. Dann sagte er, bachin bach. Bachin bach ist ein Ausdruck, wie man sagen würde. Subhanallah, so etwas Besonderes. Ma ajwadu hadihi. Das ist ja wunderbar. Oder wie wunderbar das doch ist. فَقَالَ رَجُلٌ مِّن بَيْنِ يَدَيَّ الَّتِي قَبْلَهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّن بَيْنِ يَدَيَّ الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَ أَجْوَدُ مِّنْهَا. Er sagt jemand vor ihm, Uqba, das was vorher gesagt worden ist, das was vorher war, ist noch besser als das. فَنَظَرْتُ إِذَا هُوَ عُمَرْ إِبْنُ الْخَطَّابِ. Dann schaute ich auf diese Person, die eben die vor mir war, und dann sah ich, das war Umar ibn al-Khattab. فَقُلْتُ مَا هِي يَا أَبَا حَفْصَ. Was ist denn? Was wurde denn gesagt vorher? Aba Hafs, Vater von Hafs, ist sein Spitzname. قَالَ إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَن تَجِيءَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدْ يَتَوَضَّعْ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءُ. Er sagte, das, was vorher gesagt hat, bevor du gekommen bist, ist, jeder von euch, der Wudu verrichtet, auf die besten Art und Weise tut, und dann sagt er, sobald er fertig ist mit seinem Wudu, أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Dann werden ihm, dann sagt er, wie jeder von euch, der das, der nach dem fertigen Wudu sagt, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah. Er ist ein Einziger. Er hat keinen Teilhaber. Und dass Muhammad Allahs Diener Gesandter ist. إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. Dann werden ihm die 8 Tore des Paradieses geöffnet und er darf sich aussuchen, durch welches er eintreten möchte. Und dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith. Und deswegen sagt man diesen Dua, nachdem man den Wudu vollendet hat. Dann gibt es manche Ulama, sie haben gesagt, dass man, also übrigens, dieser Hadith ist auch bei den allen Büchern des Sunan, allen vier Büchern des Sunan und auch bei Muslim. Manche Ulama haben gesagt, dass man auch diesen Dhikr spricht nach dem Tayammum und nach dem Ghusl. Denn Tayammum ist ja statt dem Wudu oder statt dem Ghusl. Und Ghusl beinhaltet auch den Wudu. Aber es ist besser, dass man diesen Dhikr nur spricht nach dem Wudu, denn so ist es überliefert. Und alles, was zu jener Zeit hätte passieren können, zur Zeit der Offenbarung, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es nicht gemacht und es ist uns nicht überliefert worden, dann sollte man das auch unterlassen. Ja. Und jetzt, nachdem man sich äußerlich gereinigt hat und von den Sünden gereinigt hat und sein Herz gereinigt hat mit dem Tawhid, dann ist man jetzt bereit dafür, dass man mit Allah subhanahu wa ta'ala spricht und sich vor ihm hinstellt und ihn anbetet. Und es ist kein Problem, es ist mubah, erlaubt, dass man sich trocknet, nachdem man Wudu gemacht hat oder Ghusl gemacht hat oder ähnliches. Und der Sheikh Shinqiti, hafizahullah, er ist der Ansicht, dass es besser ist, dass man es nicht macht, weil es überliefert ist, dass Maymuna, radiallahu anha, in As-Sahihain bei Bukhari, bei Muslim, der Prophet s.a.w. hatte Ghusl gemacht und dann kam sie zu ihm mit einem Handtuch und damit er sich damit trocknet. Und er hat es nicht genommen und ist gegangen und hat seine Hände einfach abgeschüttelt von dem Wasser. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und der Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, er ist der Ansicht, dass derselbe Hadith ein Beweis dafür ist, dass man es auch, dass es genau im Gegenteil ist, dass man eigentlich dass man eigentlich abtrocknet. Denn die Tatsache, dass Maymuna radiallahu anha zum Propheten sallallahu alaihi wasallam automatisch ging, ohne dass er es verlangt, ist ein Hinweis darauf, dass es sogar seine Gewohnheit war, sich abzutrocknen nach dem Wudu oder nach dem Ghusl, wie dem auch sei, und deswegen, weil beide Ansichten sind vertretbar, deswegen macht man einfach, es ist mubah, man darf einfach sich abtrocknen danach, oder man kann es auch bleiben lassen. Und, liebe Geschwister, man soll sein Wudu auf die beste Art und Weise verrichten und jedes Körperteil komplett waschen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir erwähnt haben, hat einmal gesehen, dass jemand an seinem Fuß eine Stelle ausgelassen hat zu waschen, das so groß war wie ein Fingernagel. Und dann sagt er, irji' fa'ahsin wudu'ak. Das heißt, kehre zurück und verrichte dein Wudu nochmal richtig. Und es ist überliefert über einige Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er jemanden sah, der an seinem Fuß gesehen hat, dass ein Teil seines Fußes nicht gewaschen worden ist, das so groß war wie ein Groschen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass er den Wudu neu machen soll und das Gebet neu machen soll. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. Wehe den Fersen vor dem Feuer. Wehe den Fersen vor dem Feuer. Denn wenn man sein Wudu nicht richtig richtet, dann kann man auch das Gebet vergessen. Denn das Gebet wird dann nicht angenommen. Und dieser Hadith ist in allen sechs Büchern und auch bei Ahmad und Ad-Darimi. Naam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّهُ لَا تَتِمُّ الصَّلَاةَ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوء كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. Das Gebet von jemandem von euch wird nicht vollständig sein, bis er nicht sein Wudu vollständig umsetzt, vollständig verrichtet, wie Allah es ihm angeordnet hat. فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. Sodass er sein Gesicht wäscht und seine beiden Hände bis zu den Ellenbogen. ثُمَّ يَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Und dann streicht er über seinen Kopf und über seine Füße bis zu den Knöcheln, beziehungsweise wäscht er seine Füße bis zu den Knöcheln. Und liebe Geschwister, die Tatsache, dass man sein Wudu vollständig verrichten soll, bedeutet nicht, dass man verschwenderisch damit umgehen soll. Denn das ist eine Verschwendung und ist eine Verschwendung ist verboten. Verschwendung ist verboten. Und es ist überliefert in das Sahihain, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mudd genommen hat, um damit Wudu zu machen. Mudd ist so viel Wasser, wie eine Handvoll reinpasst. Eine Handvoll Wasser ist das. Und für Russen hat er ein Sa' benutzt. Sa' sind vier Amdad, vier Mudd. Das heißt, viermal Hände voll. So viel Wasser hat er nur verwendet. Natürlich wurde gesagt, dass es zur Baraka, zum Segen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass er mit wenig Wasser auskommt und dass es ihm ausreicht. Denn das gehört vielleicht zu seinen Mu'jizat. Allerdings weist der Hadith auf jeden Fall darauf hin, dass man nicht verschwenderisch mit dem Wasser umgehen soll. Und es gibt einen Hadith, der ist allerdings schwach. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, Sa'd wie er Wudu macht und dabei verschwenderisch war und sagte, ma hada sarf, was soll diese Verschwendung? Faqala afil wudu israf, sagte er, gibt es etwa in Bezug auf Wudu auch Verschwendung? Also er dachte, was ein Gottesdienst ist und Allah hat dieses Wasser erschaffen, damit wir ihm dienen. Warum gibt es dann in dieser Hinsicht auch Israf? Und sagt der Prophet Naam, walau kunta ala nahrin jar, ja, selbst wenn du an einem fließenden Fluss wärst. Selbst an der Hadith ist bei Ahmed ibn Majah, ist aber al-Albani rahimahullah schwach, als schwach eingestuft worden, daif. Und ebenso ist ein weiterer Hadith überliefert worden, der auch schwach ist. Und zwar heißt es, inna al-wudu'i shaytanan yuqalu lahu al-walahan, fattaqu wasawis al-ma. Er sagte, wahrlich, in Bezug auf den Wudu gibt es einen Shaitan, einen Satan. Er wird Walahan genannt. So fürchtet euch vor den Einflüsterungen beim Wasser oder des Wassers. Und der Hadith ist bei Tirmidhi ist auch als schwach eingestuft worden. Und das erwähnt man, warum? Damit man, falls man das irgendwann mal hört, dann weiß man, dass es eben nicht authentisch ist. Allerdings, wenn es einem beim Gebet schwerfällt, Koran zu lesen, dann ist überliefert worden bei Sahih Muslim, dass man Isti'adha sprechen soll. Man soll sagen, also A'udhu billahi minash shaitanir rajim und dreimal auf seine linke Seite spucken während dem Gebet, wenn es einem das Koran lesen falsch schwerfällt. Denn es gibt dafür einen Shaitan und der Shaitan heißt Khinzib oder man kann es aussprechen als Khinzab oder man spricht es aus als Khanzab. Alle diese drei Möglichkeiten gibt es zum Aussprechen. Und Verschwendung des Wassers ist verboten. Und die Weisheiten, die dahinter stecken, ist, dass man Wasser, was wertvoll ist, einfach vergießt, obwohl man es noch weiter benutzen könnte. Dann, manche Leute, sie denken, wenn sie viel Wasser benutzt haben, dann haben sie den Wudu vollständig gemacht. Aber es kann sein, dass man viel Wasser benutzt und trotzdem das Wasser nicht überall hingelangt ist, wo es hingelangen muss. Und dann ist auch, die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass man nicht übertreibt in der Religion. Rulu, in Bezug auf alle Gottesdienste, alle Ibadat. Denn am besten ist es so zum Verrichten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verrichtet hat. Dann, die beste Art und Weise, die Gottesdienste zu verrichten, ist immer wieder gesandt, Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtet hat. Und die übelsten aller Möglichkeiten ist immer, dass man in der Religion etwas erneuert. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle in der Folge dazu verleihen, die Dinge zu verrichten, die er liebt und mit denen er zufrieden ist. Und diese Dinge lernt man, damit man den Wudu umsetzt. Auf die beste Art und Weise. Und damit man nicht leichtsinnig wird. Und sobald man sich daran gewöhnt hat, die Sunnan auch zu verrichten, dann fällt es einem leicht. Viele Menschen wissen gar nicht, dass das dreimal Gewaschen der Hände vor dem Wudu eine Sunna ist. Also vor dem Waschen des Gesichts eine Sunna ist. Aber jeder macht es, Alhamdulillah. Und das ist eine frohe Botschaft. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Wahrheit als Wahrheit zeigt und er uns den Erfolg dazu verleiht, ihr zu folgen und die Falschheit als Falsches zeigt und uns den Erfolg dazu verleiht, dass wir ihr aus dem Weg gehen und dass er uns nicht eben die Wahrheit als Falsches zeigt oder die Falschheit als die Wahrheit zeigt. Und dann würden wir dadurch in die Irre gehen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا